Kapitel 10. Der Blutesbund. Gottes Bund mit Abraham ist verschieden vom alten Bund, denn es war ein Bund, der allein auf Glauben beruhte, er wurde auch als Blutsbund betrachtet. Im abrahamitischen Bund sehen wir das Geheimnis des neuen Bundes. Es ist wichtig zu verstehen, was hier geschah, um ganz zu begreifen, was im neuen Bund geschehen ist. Ohne den Bund Abrahams zu durchblicken, ist es nicht möglich, den neuen Bund wirklich zu verstehen. Christus ist verborgen im ganzen Alten Testament, und wir müssen sicher gehen, dass wir ihn dort finden. Aus diesem Grund müssen wir die ganze Geschichte in 1. Mose 15, Januar 2021 sehr sorgfältig lesen. Bitte hastet nicht durch diese Verse, lest sie sehr langsam und genau. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass des Herrn Wort an Abraham in einem Gesicht also erging, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, dein Lohn ist sehr groß. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe, Erbe meines Hauses aber dieser Eliseu von Damaskus ist. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Hause geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber des Herrn Wort geschah zu ihm, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der von dir selbst kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, siehe doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also soll dein Same werden. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der ich dich von Ur in Chaldäa ausgeführt habe, dass ich dir dieses Land erblich zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, Herr, wobei soll ich merken, dass ich es erblich besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte solches alles und zerteilte es mitten voneinander und legte einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Und es fielen Raubvögel über die Opfer her, aber Abraham verscheuchte sie. Da nun die Sonne anfing, sich zu neigen, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da ward zu Abraham gesagt, du sollst für gewiss wissen, dass dein Same fremd sein wird in einem Lande, das nicht ihm gehört, und da selbst wird man sie zu dienen zwingen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern hinfahren und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen im vierten Geschlechte wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll, als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da rauchte ein Ofen, und eine Feuerfackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Fluss Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat, die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Pheresiter, die Ephiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebesiter. In diesem Bund finden wir viele Parallelen zum neuen Bund. Wir wissen, dass wir in den neuen Bund nur durch Glauben eintreten können. Abraham musste auch glauben, um ein Teil des Bundes zu werden, den Gott mit ihm machte. Wie wir in den Versen 5 und 6 oben sehen, wurde von Abraham verlangt, dass er glaubte. Und er führte ihn hinaus und sprach, siehe doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also soll dein Same werden. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wie wir hier und auch in anderen Versen des Neuen Testaments sehen, war Glaube die Bedingung, um Teil des Bundes zu sein. Abraham musste zuerst glauben, dann machte Gott den Bund mit ihm, und er konnte darin eintreten. Die Ordnung ist sehr klar, so wie im Neuen Bund. Es ist unmöglich für dich, auf irgendeine andere Weise in den Neuen Bund einzutreten, als durch Glauben an das vollbrachte Werk des Kreuzes. Die Kraft eines Blutsbundes. Ein Blutsbund war keine unübliche Sache zwischen den alten hebräischen Völkern. Sogar heute noch gibt es Volksgruppen, besonders unter den Stämmen Afrikas, die in Blutsbünde eintreten. Er wurde als mächtigster aller Bünde betrachtet, und wenn er geschlossen war, war er vollkommen heilig. Dieser Bund konnte unter gar keinen Umständen gebrochen werden, von keiner der beiden Parteien. Normalerweise, wenn ein Blutsbund geschlossen worden war, und eine Partei ihn brach, würden die eigenen Familienmitglieder sie töten, weil sie den Blutsbund nicht heilig gehalten haben. Der neue Bund, den Gott machte, ist ein Blutsbund, wie wir später sehen werden. Jesus nahm den Wein, welcher symbolisch für sein Blut war, und sagte, dies ist der Kelch meines neuen Bundes. Das erste Zeichen in der Bibel von Blut, das floss, taucht in 1. Mose 3, 21 auf. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Woher nahm Gott die Tierhaut, wenn nicht von einem Tier, das er tötete? Adam und Eva benötigten keine Kleidung, weil ihnen kalt war oder sie nackt waren, sondern diese Tat Gottes brachte das Bedürfnis Gottes zum Ausdruck, durch Jesus Christus mit dem Menschen in einem Blutsbund zu sein. Wenn zwei Parteien in einen Blutsbund miteinander getreten sind, bedeutet das, dass sie jetzt vollkommen vereint sind. Es gibt keine Trennung und keine Unterscheidung zwischen den beiden. Durch den neuen Bund wurden wir vollkommen vereint mit Christus, und Gott unterscheidet nicht mehr zwischen seinem Sohn und uns. Deshalb wird er das Haupt und wir der Leib genannt, weil diese beiden untrennbar sind. Als Saul die Gemeinde verfolgte, sagte Jesus, er verfolge ihn. Das war Ausdruck des Blutsbundes zwischen Gott und der Gemeinde. Der Blutsbund bedeutet, dass der Stärkere den Schwächeren beschützen muss, selbst wenn es ihn das Leben kostet. Was für ein wundervolles Zeichen des neuen Bundes. Jesus war bereit, sein Leben für uns niederzulegen, um uns zu bewahren. Die Bibel sagt in Kolosser 3,3, dass wir mit Christus in Gott verborgen sind. Wir sind vollkommen geschützt durch den Stärkeren, welcher offensichtlich Gott ist. Sagte Jesus nicht, dass uns niemand aus seiner Hand rauben kann? Er, der Stärkere, hält uns, die Schwächeren, um des Blutsbundes willen. Ich sagte kürzlich zu einem befreundeten Pastor, dass einer meiner Freunde sein Leben dem Herrn gegeben habe, worauf er antwortete, das ist gut, aber ist es nicht viel besser, dass der Herr sein Leben für ihn gegeben hat? Eine andere Sache, die der Blutsbund enthält, ist das gegenseitige Teilen des Besitzes. Keine der beiden Parteien kann irgendetwas ihr eigen nennen, nachdem sie den Bund miteinander geschlossen haben, es gibt keine Gütertrennung mehr. Wenn einer $1 Million Schulden mit in den Bund gebracht hat, und der andere $10 Millionen in bar, dann bedeutet das Schuldenfreiheit für den ersten und verbleibende $9 Millionen für beide zusammen. Die Person, die die Schulden mitgebracht hat, muss um nichts bitten, es gehört ihr jetzt einfach. Das ist ein wichtiger Punkt, um uns daran zu erinnern und darüber nachzusinnen. Ich werde euch später in diesem Buch zeigen, dass wir Christen um viel zu viele Dinge bitten, die uns schon gehören. Der abrahamitische Bund und die Kreuzigung. Erinnere dich daran, dass der neue Bund mit dem Blut Jesu besiegelt wurde. Wir werden nun einige wunderbare Parallelen zwischen Gottes Bund mit Abraham und der Kreuzigung entdecken. Die erste ist, dass Gott ein Opfer verlangte. 1. Mose 15, 9 bis 10 sagt uns. Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte solches alles und zerteilte es mitten voneinander, und legte einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Als Gott zu Abraham kam, um den Blutsbund zu beginnen, verlangte er von Abraham ein Opfer. Diese Tiere mussten in Stücke geschnitten werden und Blut musste fließen, Gott verlangte auch von Jesus Christus ein Opfer, damit der neue Bund gemacht werden konnte. Das Opfer, das Gott verlangte, war der eigene Körper Jesu Christi, welcher ebenfalls zerschnitten und in Stücke gerissen wurde und sein Blut wurde vergossen. Hebräer 10, 12 spricht folgendermaßen von Jesus. Dieser aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer zu Rechten Gottes gesetzt. Die zweite Ähnlichkeit, die wir sehen zwischen der Geschichte Abrahams und der Kreuzigung ist, dass Abraham, genau wie Christus am Kreuz, Dunkelheit und großen Schrecken erleben musste. Sieh dir 1. Mose 15, 12 und Matthäus 27, 45 an. Da nun die Sonne anfing sich zu neigen, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. 1. Mose 15, 12. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Matthäus 27,45. Wir wissen auch, dass Christus während der Kreuzigung großes Grauen erleben musste. Weil Jesus für uns zur Sünde wurde, musste er alles Grauen der Sünde erleben. Die dritte Parallele, die wir sehen, ist, dass Abraham mit den Raubvögeln konfrontiert wurde. 1. Mose 15, 11 sagt uns. Und es fielen Raubvögel über die Opfer her, aber Abraham verscheuchte sie. Es ist wichtig zu sehen, dass Gott, als er in den Bund mit Abraham eintrat, Abraham nicht half, die Raubvögel zu vertreiben. In der Typologie der Bibel stehen Raubvögel für Dämonen. Als Jesu am Kreuz war, war er allein gelassen und stand der vollen schrecklichen dämonischen Aktivität alleine gegenüber. Matthäus 27, 46 beschreibt den Horror, dem Jesus alleine gegenüberstand. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als er in Qualen schrie und Gott fragte, warum er ihn verlassen habe, schwieg der Himmel. Es gab keine Antwort von Gott. Er musste seiner Dunkelheit alleine begegnen, genauso wie Abraham.